Kundgabennummer 8379 vom 13.01.1963. Die Kräfte des Himmels werden sich bewegen. Auch das habe ich euch vorausgesagt, dass ihr an den Zeichen der Zeit erkennen werdet, dass das Ende nahe ist. Und diese Zeichen werden so offensichtlich sein, dass ihr nicht mehr zu zweifeln braucht und wisset, in welcher Stunde ihr euch befindet. Die Kräfte des Himmels werden sich bewegen. Ihr werdet kosmische Veränderungen feststellen können. Naturerscheinungen, die euch zu denken geben müssten. Ihr werdet beobachten können, und auch die gesetzmäßige Ordnung scheint umgestoßen zu sein in der Natur. Und doch waltet auch darüber ein göttliches Gesetz. Denn alles, was kommt und geschieht, hat auch meinen Willen zugrunde. Doch euch Menschen soll nur offenbar werden die Wahrheit dessen, was euch verkündet wurde durch Seher und Propheten und was ich selbst euch vorausgesagt habe über das Ende. Denn in der letzten Zeit wird alles aus seiner Ordnung heraustreten, um euch Menschen aufmerken zu lassen. Denn da ihr keinen Glauben mehr gelten lasset an einen Gott und Schöpfer, da ihr glaubet, selbst auf meine Schöpfungswerke Einfluss zu haben, da ihr euch selbst als mächtig und überaus weise anseht, müssen euch Gegenbeweise gegeben werden. Ihr müsstet eure Machtlosigkeit erkennen, angesichts von Erscheinungen, die euer Wille nicht aufhalten oder wandeln kann. Ihr müsstet ferner erkennen, dass solche Voraussagen schon lange bestehen, die ihr nicht leugnen könnet, und dass nun die Zeit gekommen ist, wo sich erfüllet, was geschrieben steht und was durch mein Wort immer wieder den Menschen verkündet wird. Doch auch kosmische Veränderungen werden die Menschen als Folgeerscheinungen ihrer eigenen Machenschaften ansehen und sich selbst als Herren ansehen, die auch zu solchen kosmischen Änderungen die Befähigung haben und sie somit Gott leugnen werden mit voller Überzeugung. Denn das ist das Wirken meines Gegners in der Endzeit, dass er mich selbst zu entthronen sucht und darum auch wieder gebunden werden wird. Immer aber werden auch Menschen die Zeit erkennen und mich und mein Reich vertreten der Welt gegenüber, denen gegenüber, die völlig ungläubig sind. Denn sie wissen es, dass bald die letzte Stunde geschlagen hat. Und sie sehen auch die kosmischen Veränderungen als Beweise an, weil ich selbst sie vorausgesagt habe, als ich über die Erde ging. Die Kräfte des Himmels werden sich bewegen. Auch dieses Wort hat seinen geistigen Sinn, den ihr Menschen noch nicht fasset. Alles, was von mir ausgeht, was meinen Willen zum Ursprung hat, wird lebendig sein. Jegliche starre Form wird zum Leben gebracht werden, weil meine Kraft sich äußern wird, die immer Leben gebärt. Und meine Kraft wird in aller Fülle sich verströmen in der letzten Zeit vor dem Ende. Sie wird überall Lockerungen hervorrufen. Das heißt, die Sonne meines Geistes wird hindurchbrechen durch die finstere Nacht, in der die ganze Erde liegt. Die Sonne meines Geistes wird hell aufleuchten und ihr Schein wird alles beleben. Sie wird alles Schlafende zum Erwachen bringen und zum Leben wird das bisher Tote kommen, das von diesem Strahl getroffen wird. Also werden Kräfte des Himmels sich äußern, die ihr Menschen nicht aufzuhalten fähig seid. Zuletzt aber wird auch rein naturmäßig sich eine Äußerung meiner Macht vollziehen, die kein Mensch sich wird erklären können, denn ich habe ungewöhnliche Zeichen vorausgesagt vor dem Ende. Und diese werden auch eintreten in einer Form, dass die Menschen entsetzt Vorgänge in der Natur verfolgen können, denen sie nicht Einhalt gebieten können durch eigenes Gegenwirken. Aber sie werden selbst noch dazu beitragen, dass sich Kräfte auslösen, deren Auswirkungen sie noch nicht ergründet haben und die darum alles zerstörende Folge nach sich ziehen und das letzte Ende beschleunigen, das zwar in meinem Heilsplan von Ewigkeit vorgesehen ist, weil ich auch um den Willen der Menschen wusste seit Ewigkeit und auf ihm jenen Heilsplan aufgebaut habe, der aber doch von den Menschen selbst zur Ausführung gelangt, die mich übertrumpfen zu können glauben und also sichtlich unter dem Einfluss des Gegners stehen, dessen verheerende Wirkung nun ersichtlich wird. Es wird kommen, wie es verkündet ist, und wer aufmerket, der erkennet auch schon die Zeichen der Zeit. Wer aufmerket, der erkennet auch, dass mein Wort Wahrheit ist, das den Menschen von oben zugeht als übergroßes Gnadengeschenk für alle Menschen, die dieses Geschenk nur annehmen wollen. Denn ich habe niemals die Menschheit ungewarnt gelassen, wenn ihr Geschehnisse bevorstanden, die ich über die Menschen kommen lassen musste, so wie sie in Gefahr waren, sich gänzlich zu verlieren an meinen Gegner. Immer gingen meinen Gerichten auch meine Warnungen und Mahnungen voraus, denn immer wollte ich den Menschen die Möglichkeit geben, sich selbst zu besinnen und die kurze Zeit zuvor noch zu nützen, auf dass sie unbeschadet an ihren Seelen aus allen derartigen Gerichten hervorgehen konnten. Doch niemals durften diese Mahnungen und Warnungen zum Glauben zwingen, und darum werden auch jetzt meine Ankündigungen wenig Glauben finden, und ob die Zeichen der Zeit noch so offensichtlich zu erkennen sind. Die Menschen suchen sich für alles eine Erklärung, die ihnen mehr zusagt, und darum werden sie unvorbereitet von dem Ende überrascht werden. Denn es ist die Zeit erfüllt. Das Ende steht kurz bevor. Amen.